Und als von Allah ein Buch zu ihnen kam, das bestätigend, was ihnen bereits vorlag, und zuvor hatten sie um einen entscheidenden Sieg über diejenigen, die ungläubig waren, angerufen, als nun das zu ihnen kam, was sie kannten, verleugneten sie es. Darum Allahs Fluch über die Ungläubigen.